er sie ihn kreuzigte. Und es war oben über ihm geschrieben, was man ihm Schuld gab, nämlich ein König der Jüden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder, einen zu seiner Rechten und einen zur Linken. Da ward die Schrift erfüllt, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Häupter und sprachen: Pfui, pfui, pfui dich, pfui dich, wie kalt in der Wetter ist, pfui dich, pfui dich. Desselben gleichen die hohen Priester verspotteten ihn untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat Abden geholfen und kann sagen, nicht der Herr. Und Abden geholfen und kann Gott.